Früh war der Tag erwacht, ich hörte Vöglein singen, da wollte ich zu dir, dir meine Liebe bringen. Schade, dass du nicht da bist, Rosalie. Nun bin ich abgekühlt, ich habe rosa Nelken aus deinem Beet gewühlt, die fangen an zu welken. Schade, dass du nicht da bist, Rosalie. All diese Nachbarn im Viertel ist gut bekannt. Du und der Gärtner, ihr seid heute durchgebrannt, verdammt. Ich habe riesengroß an deine Tür geschrieben. Zwar bin ich dich nun los, ich werd dich ewig lieben. Schade, dass du nicht da bist, Rosalie. Ist gut bekannt. Du und der Gärtner, ihr seid heute durchgebrannt, verdammt. Ich habe riesengroß an deine Tür geschrieben. Zwar bin ich dich nun los, ich werd dich ewig lieben. Schade, dass du nicht da bist, Rosalie.